Boah, Hölle, ey. Was ein Lärm. Kann man ja wieder nichts machen, ey. Boah, man geht wieder rein. Wäre so schön gewesen, so viel Wind. Dann ganz unangenehm viel Freischneider und Kettensägen. Und man wohnt eben hier auf dem Land. Ja, auf dem Land. Ja, hochtouriges. Naja, also es gibt hier nicht viel. Ich denke mal, das gibt hier keinen draußen. Wir werden wohl reingehen müssen. Ja. Sinnvollerweise. Verlegen wir noch drin. Ja, besser ist. Obwohl das Wetter jetzt Zeige gibt. Ja, wir haben ja auch ein Dach. Hey. Aber was soll's. Total doof. Gehen wir halt rein. Ja. Irgendwas ist ja immer. Genau. In der Hoffnung, dass es besser wird. Wir werden sehen. Ja, direkt besser, ne? Nicht so sägig wie draußen. Ja. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Dosenhausen, Folge 5. Ist ja schon fast so wie Jubiläum, ne? Quatsch, das ist fast so wie übersichtlich. Ach so, schade. Ist ja noch, ne? 5. Wir sind ja noch unter 10. Wir sind ja noch nicht mal 16 und das wäre ja schon das erste Geocaching, ist 16 Jahre alt. Ach. Hey! 16 Jahre. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen dieses Mal. War halt nicht so ein großer Bohai wie bei 15 Jahren drumherum. Und was hast du gemacht? Gar nichts. Ich glaube, es gab ein Souvenir, oder? Nee, glaub nicht. Also es wäre mir... Mir hat irgendeiner erzählt, es hätte eins gegeben, wenn man irgendwie zwischen dem zweiten und Paten, was weiß ich, fünften eine Dose gesucht, gefunden, gemacht, was weiß ich. Also mir hat einer was auf dem Event gesagt, es hätte wohl irgendwie ein Souvenir, aber weil ich nichts gemacht habe, kann ich es nicht nachvollziehen, weil hab keins. Ja, liebe Hörer, ich weiß, ich hätte ja einfach nur, ne, und dann, oh, Entschuldigung, im Datum vertan, nein, ist nicht meins. Ja, das Problem, was ich jetzt im Moment habe, ist, ich habe ein bisschen geschludert in der letzten Zeit. Ich war ja cachen. Aber du weißt nicht wann. Doch. Ich habe mal ja immer dann von, wenn das Logbuch unterschrieben wurde, mache ich ja davon immer ein Foto, damit ich da so, wenn ich dann mal wieder nicht zum Loggen komme, mache ich das Foto von dem Logbuch, dass ich dann irgendwann dann mal dazu komme, dann nachzuloggen. Also zwei Dosen muss ich jetzt noch nachloggen. Einmal ein Ja, wir haben... Zwei Dosen musst du noch nachloggen. Ja, wobei... Das ist ja fast noch überschaubarer als Dosenhausen. Ja, ja, aber... Dosenloggen, Folge 2. Das eine, es war... ich habe jetzt das auch gar nicht mehr weiter verfolgt mit den Challenge-Caches. Da lag noch ein alter Challenge-Cache. Und den musste ich loggen. Ja, darfst du doch. Ja, ja. Das Loggen von Challenge-Caches war ja nie verboten. Die waren ja auch nicht weg. Nee, nee. Die waren ja da. Nur die neuen waren zeitweilig weg. Richtig. Aber das war eine ganz spezielle Challenge, die wir dann gelockt haben. Das war die Crazy Eight. Hä? Naja, du sollst, also die Lockbedingung für diesen Challenge Cache ist, du sollst 888 Trackables gelockt haben. Ah. Ja gut, bei unseren 6000 ist das kein Problem. Seitdem ich so ein bisschen dosenschlampig bin, Trackable-schlampig bin, habe ich keinen Überblick mehr drüber und ich mache das auch nur sehr selten, sage ich einfach mal, Trackables loggen. Also dieses Discovern auf irgendwelchen Events eh nicht, da muss schon was Besonderes sein. Discovern in Dosen in der Regel auch nicht, muss schon was Besonderes sein. Und gut, dass du jetzt drauf ansprichst, ich habe nämlich noch ein Trackable bekommen, neulich auf dem Event. Ja. Und das ist eine Reviewer-Coin gewesen, die reist, ich glaube sogar eine Reviewer-Only, die reist und ist noch nicht weggekommen und wäre jetzt wahrscheinlich in meiner Tasche verschwunden, also nicht in Form von Tasche verschwunden geklaut, sondern einfach wieder mal eine Cash-Dash vergessen. Ja. Ne? So wie das eben oftmals bei mir ist und dann hätte ich wieder Asche auf mein Haupt und so. Gut, dass du es sagst, ich muss mir das... Erinnere mich nachher nochmal dran. Ich zeige sie dir dann auch mal. Da kannst du die ja discovern, wenn du magst. Ja. Die ist, glaube ich, von 2011 oder 12. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eigentlich bezüglich Discovern nur noch Spaß daran, wenn das von bestimmten Leuten ist. Ich muss dann auch nicht das Ganze haben, aber wenn die ein besonderes Stück dabei haben, da habe ich dann noch Spaß dran, weil so wie es sich halt bei uns geändert hat mit den Logs für die Caches, weil am Anfang war es immer noch so, dass wir relativ kurz mit den Logs waren, ja, auch den Fehler gemacht, wenn einem der Cache nicht gefallen hat, das dann damit sozusagen zu dokumentieren, dass der Log sehr kurz ausgefallen ist. Und das hat sich über die Zeit dann geändert, dass ich dann halt dazu schreibe, auch mit ein paar Worten mehr, was mich gestört hat. Ohne dann zu, das ist meine persönliche Meinung, ohne den Owner zu denunzieren oder sonst was, einfach nur darauf hinzuweisen, du, tut mir leid, das Rätsel zum Beispiel, wenn es ein Rätselcache war, das Rätsel hat mir sehr gut gefallen, ja, dass die Location von der Dose dann selber hat mir nicht so gut gefallen. Und da weise ich dann halt auch darauf hin. Und dasselbe tun wir, passiert natürlich auch bei den Trackables. Dass bei den Trackables dann mehr als danke fürs Zeigen, viel Spaß noch. Da kommt dann schon mal dann ein bisschen mehr. Mhm. Ja. Ja. Kann man ja machen. Wie sieht's denn aus? Was haben wir denn in der... Du meinst jetzt in der Nachschau des vierten Podcastes in Kommentaren? Richtig, weil wir haben ja... Warum sagst du das nicht einfach, wenn du das doch meinst? Nein, weil es ja eigentlich mehr ist. Wir machen ja nicht, also wir haben ja Besserung gelobt bezüglich in der Nachschau. Und wir sind ja wirklich auch in der gesamten Bandbreite besser geworden. Wir sind ja nicht nur bei... Boah, ja. Oh, meine Fresse, das hört sich jetzt ja schon so selbst bei Räuchern an. Doch, können wir doch mal wir sagen. Sind in allem besser geworden. Nee, bin ich nicht. Ich bin dicker geworden, ich bin träger geworden, ich bin... Egal, lassen wir das. Wir sind selber drauf gekommen mit der Podcast-Nachschau. Sind wir selber drauf gekommen, wir haben nachgeguckt. Und auch wenn es jetzt Kommentare im Blog gibt, sind wir auch schneller. Ah. Mit der Freischaltung der Kommentare sind wir schneller geworden. Von den Zeiten. Oh, ich finde das Thema so ekelhaft. Sag einfach nichts. Das passt mir nicht. Das ist mir so, nee, das ist nicht so meins. Ich mag es nicht so über das haben wir besser und das haben wir besser. Nein. Ich muss mich hier nicht anpreisen. Ich bin hier auf einem Vorstellungsgespräch oder so. Ah, ich bin so super flexibel. Hey, du bist fett. Oh, Entschuldigung. Nein, aber ich habe was? War das eben noch politisch korrekt? Ich habe ein Buch geschenkt bekommen. Nein. Doch, ich habe ein Buch geschenkt bekommen. Das heißt, einen Scheiß muss ich. Also, ja, das hat mein Sohn mir geschenkt, der Jüngere. Weil er dachte, das würde sehr gut zu mir passen, tut es auch. Und das widmet ein Kapitel der Political Correctness und spricht mir wie der Rest von dem Buch doch in sehr vielen Punkten aus dem Herzen. Und jetzt kann ich wieder den Bogen schlagen, als ich da neulich mal auf Zwitscher darauf hingewiesen habe, dass ich das gerade lese, hat sich der Herr Tracer, schöne Grüße an dieser Stelle, direkt gemeldet und hat gesagt, gefällt mir nicht. Und ja, übrigens, dieser Tracer, der macht gerade mit dem Herrn D-Buddy einen Podcast oder ist dabei oder ist vielleicht sogar schon fertig. Dem Herrn D-Buddy, der übrigens sehr schöne Windschützer für seine In-Ear-Mikrofone hat. Das sieht ein bisschen schlumpfig aus, wenn er da diese Schaumstoffabdeckungen auf seinen Ohren trägt. Auf die Frage, ob es die in grün und spitz gibt, habe ich allerdings noch keine Antwort, wobei ich jetzt den Bogen weiterschlagen möchte, nämlich jener D-Buddy hat nämlich, schöne Grüße an dieser Stelle, einen Kommentar geschrieben und mich darauf hingewiesen, wie schlecht doch meine Kenntnisse von Hamburg sind und dass ich eigentlich alles falsch interpretiert habe, sprich diese Flutschutzwand habe ich einfach als Mäuerchen deklariert und die Aufzüge im Elbtunnel habe ich auch irgendwie, also ja, und da kann ich jetzt nicht sagen, hey, ich bin viel besser geworden. Nein, ich bin in meiner Recherche schlampig geworden, beziehungsweise ich habe ja noch nie eine betrieben, also was soll's. So, dann haben wir das jetzt auch und damit sind auch quasi die Kommentare durch, weil mehr haben wir nicht bekommen. Jedenfalls nicht im Blog, es sei denn, du hast natürlich auf verschiedenen anderen Medien, die ich ja nicht habe, wie zum Beispiel Fratzebuch oder so, was anderes gelesen. Da kann ich aber dann nichts zu sagen, weil hat Schnitt. Nee, auf Facebook, wir haben ja auch für den Blog und den Podcast sind wir auch auf Facebook vertreten. Mhm. Mhm. Aber da haben wir auch keine Kommentare bekommen. Aber man fällt jetzt mittlerweile auf Facebook mehr auf. Ja. Aber da, Entschuldigung, ich bin jetzt eigentlich immer noch in dem Modus drin, ich würde jetzt gerne nach draußen gehen zum Grill. Ich habe da gesehen, dass da noch ein Ascherest ist, also von wegen, da du ja eben gerade Selbstanzeige gemacht hast, würde ich dir gerne noch ein bisschen Asche aufs Haupt streuen. Wieso? Naja, wenn du so selbsteinsichtig bist, Asche auf dein Haupt. Ich können wir das nachher machen, wenn wir sowieso gegrillt haben, weil dann habe ich eh... also ich mache mir ja gern Spaß, ne? Mhm. Die farbigen, sprich grünen Zuhörer unter euch sollten jetzt möglicherweise weghören, aber wenn ich mit dem Grillen fertig bin, ne, lege ich doch immer wieder mal gerne so das ölige Zeber auf die Glut. Wegen der Nachbarn. Hm. Weißt du? Okay. Das gibt auch direkt so einen netten Geruch auf dem Grundstück. Das riecht so nach, hey, wir haben aber gegrillt und ihr habt nichts. Und unten auf der Straße fahren sie alle auch nur noch 30 wegen dieser Nebelbank. Egal. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt besser rausschneiden, weil das ist ja auch quasi schon wieder so eine Selbstanzeige. Aber ich glaube, das Ordnungsamt hört nicht zu, ne? Das weiß ich nicht. Ja, und wenn? Ja. Sind ja alles Geocacher. Die sind ja nett. Die sind ja so nett wie die Leute aus Vattenfall. Ja, da kommen wir. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Ich kümmere mich ja in letzter Zeit vermehrt um die Technik. Das hat damit angefangen, dass wir den Blog komplett umgestellt haben. Wir haben so ein kleines, jetzt muss keine Angst bekommen, wir haben ein kleines Analyse-Tool in unserem Blog drin, weil ich niemals wusste, wie greifen denn die Leute bei uns auf den Blog zu? Greifen die mit Mobiltelefonen drauf zu? Das heißt, willst du kleiner schreiben oder? Nee, oder enger? Nein, aber je nachdem, die Seite ist jetzt so umgestellt, dass sie für, wenn man es auf dem Mobiltelefon oder auf dem Tablet lesen möchte, einfach lesbarer ist. Das frühere Design konnte das alles nicht und das neue Design kann das alles. Und bei diesem Analysetool wird dann gesagt, zum Beispiel, wir haben jetzt so und so viele Leute, die mobil drauf zugegriffen haben und so viele, die mit dem Desktop drauf zugegriffen haben. Und dadurch, dass ich dann gesehen habe, wie viele Leute mobil auf unseren Blog zugreifen und auf dem Podcast, wurde das natürlich dementsprechend angepasst. Eine Funktion von diesem Tool ist dann weiterhin, woher kommen die Klicks? Das heißt also, wir erfahren so ein Stück weit, wenn wir irgendwo vertreten sind, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Zum Beispiel über Twitter. Wir kriegen sehr viele Klicks über Twitter und über Facebook. Das heißt also, dort nehmen die Leute es an. Und dann stand dann zum Beispiel auch, dass wir anscheinend bei Vattenfall im Intranet verlinkt sind. Also ich finde das eine wunderbare Sache. Schönen Gruß an Vattenfall. Wer auch immer uns da verlinkt, vielen Dank. Nette Sache. Okay, wobei du sagst, du kannst jetzt dann sehen, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Richtig. Ich finde, lohnen ist da der falsche Ausdruck, weil mir persönlich, also ich mache das ja jetzt nicht oder habe jetzt diesen Podcast, um ganz viele Leute zu haben und sagen können, hey, mich hören aber 5 oder 10 oder, weißt du? Ja. Mir persönlich ist es vollkommen wurscht, wer mich wo hört, aber wenn mich einer hören möchte, ne, dann soll er das doch auch bitte tun. Und dann würde ich niemals sagen, ach, Twitter, okay, die Twitter-Leute, die nehmen das an, spitze, für die mache ich das dann vielleicht auch optimiert sichtbar, aber hier der aus Fressebuch, mag ich sowieso nicht, die können mir alle gestohlen bleiben, also... Das schwingt da so ein bisschen mit. Ich weiß, dass du das so nicht sagen möchtest, aber weißt du, ich will das nur klarstellen, weil, wie gesagt, ich möchte da niemanden ausgrenzen. Also mich darf jeder auch in Ländern hören, die vielleicht umstritten sind und ist mir total Pumpe. Das auf jeden Fall. Mir geht's, um das jetzt nochmal dann vielleicht noch ein bisschen näher zu bringen, geht es darum, wenn wir zum Beispiel nur noch Nutzer haben, die mobil, also auf einen Podcast und auf den Blog zugreifen und gar keine Desktop-User mehr hätten, mal angenommen. Das wird nicht passieren. Ich bin nämlich unser Desktop-User. Gut, es geht darum, die ganze Technik, die dahinter steckt, die entwickelt sich ja weiter. Und man muss einen gewissen Aufwand treiben. Und natürlich steckt man dann mehr Aufwand in die Bereiche rein, die für die Benutzer, also für unsere Leser und Hörer dann wichtiger sind. Dass die Sachen als erstes dann fertig sind. Es ist auch so, dass wir benutzen viele Plugins, die frei verfügbar sind. Und wenn der Entwickler aufhört und sagt jetzt zum Beispiel, das interessiert mich alles nicht mehr und ein Plugin wird inkompatibel, dann kann es sein, dass uns eine Funktionalität theoretisch wegbricht. Wenn das dann natürlich dann bedeutet, dieses Plugin war jetzt für einen speziellen Bereich, ja, und es gibt ein neues Update, dann muss man sich eh um viele Sachen kümmern, weiß dann aber, wenn das keiner mehr nutzt, kann man das in der Reihe, also es wird letztendlich versuchen wir immer noch weiterhin alles anzubieten, aber man kann eine gewisse Reihenfolge dann mit reinbauen, bedeutet zum Beispiel, dass die Leute, die von Twitter, dass da immer das mit den Links sauber funktioniert, dass das von Facebook sauber mit den Links und dass die, wo unsere meisten Leser und Hörer drauf sind, dass die dann ja leicht bevorzugt behandelt werden, dass die Sachen dann als erstes wieder ans Laufen gebracht werden. Die anderen werden genauso hinterhergezogen, aber wie gesagt, dass man niemanden ausgrenzt, aber schon dann eine gewisse Präferenz auf bestimmte Bereiche dann setzt. Ja. Gut, das ist ja der Grund, warum du die Technik machst, weil das ist mir ziemlich Pumpe. Ich kann schreiben, aber das mit der Technik ist mir egal. Andere Sache, was mir bei der Technik wichtig ist, ja, ist denn auch alles immer auf, ich sag mal, die neueste Version gepatcht? Ja. Das heißt also, Sicherheitslücken minimiert. Richtig. Genau, weil das ist mir nämlich viel wichtiger. Ich würde lieber auf irgendein Tool, was man hat, verzichten, als ein Tool drauf zu haben, nur damit es da ist, aber was Sicherheitslücken aufweist oder eventuell ein Risiko für Andaloids ja, Endgeräte beinhaltet. Also dann würde ich lieber sagen, weg. Nee, bei uns ist es so, wir haben, wenn man alleine die Anzahl der Plugins, die wir benutzen, zugrunde legt, ist alleine die Hälfte der Plugins nur allein für unsere Sicherheit zuständig. Ah, okay. Das heißt, ob das beruhigt mich jetzt ungemein. Ob es ein Capture ist, ob es Datenbanksperren sind und so weiter. Die ganzen Sachen sind dafür da, dass die Sachen geschlossen bleiben und alles sauber funktioniert. Dass dann auch zum Beispiel die Seite von außen nicht angegriffen werden kann, dass wir zum Beispiel missbraucht werden. Dass Leute sich zum Beispiel auf einer Seite was einfangen. Okay. Und da wird also schon in regelmäßigen Abständen wird dann immer geprüft, was an Updates da ist und dann werden die dann umgehend auch eingespielt. Hat aber auch einen großen Nachteil. Denn ich bin in der letzten Zeit ja wenig zum Schreiben gekommen. Ja, es ist ja auch mehr meins. Ja, es ist, aber es gab noch einen erschwerenden Grund diesmal dabei, weil ich hatte versucht, den Podcast ein bisschen publik zu machen. Das heißt, es gibt ja diese Podcast-Verzeichnisse, wo die Leute, die jetzt zum Beispiel die Seite und den Blog noch nicht kennen, die sich aber auf diesen Plattformen herumtreiben, in diesen Podcast- und Blog-Verzeichnissen. Und da wollte ich uns mal eintragen. Und bei Podster sind wir ja schon eingetragen. Das war alles sehr problemlos. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt haben wir schon 4 Folgen gehabt. Wäre doch eigentlich lustig, wenn wir auch bei iTunes vertreten wären. Hm. Und wie viele Podcast-Kollegen das ja schon bewiesen haben, ist ja eigentlich gar kein Hexenwerk. Also theoretisch, der Tacho steht jetzt ungefähr bei 48 Stunden reine Arbeitszeit, die ich versucht habe, unseren Podcast nach iTunes zu bringen. Also entweder wir müssen jetzt mal einen Techniker einstellen, der sich damit auskennt, oder das scheint wirklich eine gewisse Hürde zu sein. Die Hürde, wir haben, also ich habe jetzt, ich glaube, 12 oder 13 Mails mit dem Podcast, mit dem Support von Apple geschrieben. Und ich muss ehrlich sagen, ich komme mit der Arbeitsweise von dem Apple-Support nicht klar. die technischen Anforderungen, was unseren Feed angeht, für den Podcast, haben wir alle Probleme beseitigt. Schreibt man an den Apple Support, bitte sagt uns doch, warum wir unseren Podcast nicht in iTunes reinbekommen. Dann prüfen die das und dann bekommt man innerhalb von so 2 bis 3 Tagen hat man immer eine Antwort bekommen. Ja, das und das ist nicht richtig eingestellt. Alles klar. Hingesetzt, mit Google und anderen Suchmaschinen herausgefunden, wie man das ändern kann, dass man das dann in die richtige Form bringt. Wieder versucht, den Podcast einzureichen, wieder abgelehnt. Wieder den Apple Support kontaktiert. Kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Irgendwas ist immer noch krumm. Wir werden immer noch abgelehnt. Ja, die Prüfung hat ergeben, dass weiterhin das und das falsch ist. Habe ich gesagt. Okay. Hast du auch wieder geändert. Das wieder abgelehnt, weiter. Ich glaube, wir langweilen unsere Hörer. Ja. So, und? Und woran hing es diesmal? Ja, und es ging immer so, nein, es ging immer so weiter, es ging immer so weiter. Immer was Neues. Immer wieder was Neues. Und dann habe ich irgendwann die Mail geschrieben, so von wegen, Leute, langsam macht ihr mich echt sauer. Könnt ihr mir nicht auf einmal sagen, was alles schief ist und nicht nur tröpfchenweise? Ja, jedes Mal fängt man wieder von vorne an und so weiter. Man könnte das Ganze mit einem ab und... Persönlich für mich ist es jetzt so, ich habe zwar in der letzten Folge gesagt, das Thema iTunes ist noch nicht durch, aber jetzt ist es ad acta gelegt. Wenn iTunes, Apple das nicht möchte, dass wir als Podcast da vertreten sind, dann ist es so. Ja, dann ist es so. Drops gelutscht. Mhm. Aber wo wir jetzt beim Schreiben sind und bei den Blogbeiträgen, ja. Ich habe das Gefühl, dass Beiträge oftmals nur recht oberflächlich gelesen werden oder dass der tiefere Sinn eines Textes nicht erfasst wird oder auch nicht erfasst werden will. Ja, da habe ich mir überlegt, woran mag das wohl liegen? Schreibst du, also ich, selbstreflektierend, ja. Schreibst du zu kompliziert? Sätze mit mehr als 13 Worten, mit Kommas, mit Fremdwörtern. Machst du verschafft? Ist das für unser Klientel vielleicht nicht so? Du weißt ja, was ich schreibe. Ja, aber... So, pass auf. Es gibt dieses Hamburger Verständlichkeitskonzept. Ich habe mich ja mal klug gemacht. Ne? Jetzt. Das Hamburger Verständlichkeitskonzept. Und die sagen, also kurze Sätze, 9 bis 13 Wörter, kurze Wörter, dreisilbige. Keine Fremdwörter benutzen. Nur ein Gedanke pro Satz und das Wesentliche am Satz anfangen beziehungsweise am Text anfangen. Da habe ich dann direkt gesagt, das ist das, was ich immer meiner Holden sage. Ne? Mhm. So nach dem Motto, Schatz, wenn du mir was sagen willst, sag mir erstmal konkret im ersten Satz, worüber du mit mir redest und worum es geht und danach kannst du die Geschichte erzählen, weil wenn ich dann nach 10 Minuten wegschalte, ist das nicht schlimm. Ne? Also das ist so... Ich kann mir schon fast vorstellen, wer dieses Hamburger... Ist ja egal. So, also Verben statt Substantivierungen, eine bildhafte Sprache und erklärende Bilder und Grafiken hinein. Und wenn du das so machst, dann wird dich jeder verstehen. Dann sind wir aber bei RTL2-Niveau angelangt. Weiß ich nicht. Mir persönlich ist es vollkommen pump. Ich schreibe mal so weiter wie bisher. Ja, aber dir fehlen die ganzen Wörter. Wenn du nur noch dreisilbige Wörter benutzen kannst... Dann kannst du möglichst. Ja, es ist ja immer möglichst. Es ist immer. Du darfst das jetzt nicht wieder so schwarz-weiß sehen. Will ich aber. Du musst das ja bunt sehen. Also bildhaft bunt, mit erklärenden, bunten Bildern und bunten Nein. Hamburger Verständlichkeitskonzept. Ja. Wie hieß damals diese Küche noch? War das die Frankfurter Küche oder? Oder auch, es gab mal so eine super Küche. Damals so in der Nachkriegsgeneration, das war so die optimale Küche für die Frau. Weißt du, du hast da so eine kleine Nischenküche und die war so eingerichtet, dass du dich nur noch mit ein bisschen drehen und wenden, das kam es dann alles ran. An das Brotschneideding und an die Anrichte und an die Spüle und an den Herd. Und dann hingen dann diese Glasteile, so Glas, ja, Schöpf, Dinger, ich weiß nicht, wie man die nennt. Weißt du, so für Mehl und Zucker, weil die hatten so einen Griff und die waren nach vorne so spitz, damit du damit auch schütten konntest. So, das war so eine ganz spezielle Küche. Ich weiß nicht, wie die hieß. Irgendwelchen Hörern von uns wird das mit Sicherheit einfallen. Das war auch so ein. Also es gibt hier ein Küchenmodell mit Städtenamen, Verständlichkeitskonzept mit Städtenamen. Ich werde mich nicht verbiegen. Nein. Also ich wollte mal darauf hinweisen, ich werde weiter kompliziert schreiben und vielleicht muss man einen Text auch zwei- oder dreimal lesen, bis man versteht, worauf ich hinaus möchte. Und falls nicht, auch nicht schlimm, weil ich habe nicht den Anspruch, unbedingt immer richtig verstanden werden zu müssen. Das nur mal am Rande. Ja. So. Was mir aber aufgefallen ist, wir haben wahrscheinlich unseren Stammhörer verprellt, weil wir hatten keinen Kommentar. Ja. Oder er ist jetzt zufrieden und kommentiert einfach nicht mehr, weil es sich zu meckern gibt. Oder er ist im Urlaub. Ja, stimmt. Du hast die Technik nicht so ausgerichtet, dass man sie im Urlaub empfangen kann. Verdammt. Ja. So, also soweit die Rückschau zum vierten Podcast. Hat jetzt lang genug, nicht? Eine Sache würde ich mir noch wünschen für die Leute, die jetzt die fünfte Folge hören. Wir haben ja bei Folge 4 und die werden jetzt auch bei Folge 5 am Sound drehen. Und da bräuchte ich jetzt wirklich mal ein bisschen Feedback von den Hörern, wenn es möglich ist. Vielleicht einen kleinen kurzen Kommentar hinterlassen, dass wir da mal Feedback bekommen, ob das jetzt für die Hörer besser geworden ist oder nicht. Okay. Und das war's jetzt zum vierten Podcast? Ja. Schön. Dann kommen wir eigentlich zum der Sockenpuppes Kommentar, der fällt aus. Gut. Weil der ist nämlich indisponiert. Oh. Weil gestern war nämlich Freitag der 13. und ja. Hoffe, es ist nichts Schlimmes. Keine Ahnung, ist mir auch egal, der war eh langweilig. Ja. So. Nochmal recken, nochmal strecken. Ja. Knack. Oh. Mhm. Es ist ja jetzt bald das Mega-Glück auf. Ja. Und ich hörte, da gibt es ein Podcaster- und Blogger-Treffen. Richtig. Da haben wir eine Einladung zu bekommen. Ja. Von den Kollegen von PodKST. Schönen Gruß nochmal an dieser Stelle. Ja, schönen Gruß. Ich habe gesehen, wenn man da Blogger oder Podcaster ist, da kann man einen Presseausweis bekommen. Brauchen wir sowas auch? Meinst du, ich soll mich da mal drum kümmern? Ich würde eine Münze werfen, weil letztendlich ist es so, das wissen wir aus der Vergangenheit, diese ganze Geschichte mit den Ausweisen, ja, mit den Presseausweisen und so weiter, ja, das ist entweder habe ich einen Blog, oder ein Podcast, ja, und kümmere mich drum, ja, dann brauche ich nicht zwingend einen Presseausweis. Ja. Wenn die jetzt eine Sperre machen, das heißt also zu den ganzen Informationen, dass wir da nicht drankommen, ja, dann kommen wir nicht drum rum. Ja, also du kommst auf die Pressekonferenz, kommst du nur, wenn du so ein Ding hast. Oh. Und in die Presse-Lounge mit kostenfreiem WLAN auch nur, wenn du so ein Ding hast. Gut, ich brauche kein kostenfreies WLAN. Ich werde auch vor Ort nichts hochladen. Ja, und wenn ich Informationen aus erster Hand möchte, irgendeinen aus der Orga werde ich dann schon treffen. Ja. Und ich denke, ich werde auch nicht über die Pressekonferenz selber schreiben. Weil ich schreibe ja eh mehr... wie ist denn da das richtige Wort? Kann ich gar nicht sagen. Aber ich werde mit Sicherheit nicht über die Themen schreiben, über die alle anderen schreiben, weil da tun ja die anderen schon, das muss ich nicht machen. Ja, ich weiß nicht, ob das so ist wie in Xanten, dass die den Podcast, den Live-Podcast, der da veranstaltet werden soll, gleich im Anschluss an die Pressekonferenz machen. Und oder, die Technik, oder er ist aus der Presse-Lounge raus, aber wenn das passiert, dann kann man da ja nicht rein. Ja, da ja. Müssten wir, glaube ich, nochmal entweder mit den Orga sprechen oder vielleicht hat auch schon die Leute vom PodKST alle Informationen, dass man die einfach nochmal kurz anpingt. Weil grundsätzlich, ja, ich kann auf der einen Seite verstehen, dass die da so eine gewisse Ordnung reinhaben wollen, ja, dass da nicht Hans und Franz da rein stapft. Und auf der anderen Seite diesen Verwaltungsaufwand. Was ich an der Sache jetzt nicht so ganz verstanden habe, ist, ich habe mir das angeguckt, ja, auf der Seite. Und wenn du jetzt so einen Presseausweis haben möchtest, also so habe ich das verstanden, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, mag ja alles sein, ne? Wenn du so einen Presseausweis haben möchtest, dann musst du den ja ausfüllen, hier so wie du heißt und ne, was auch immer, eine ganze Menge Daten. Und auch bei welchem oder bei welcher Presse du Redakteur bist, und das muss dann auch irgendwo im Impressum stehen, dass du das bist. Und es geht nicht darum, dass du irgendwann mal irgendwo einen Artikel veröffentlicht hast, sondern es muss ja schon was qualitativ Hochwertiges sein und auch was Präsentes sein. Und wenn du Blogger bist, reicht's, wenn du einen Blog hast. Also so als Podcaster, so hier der Link zu meinem Podcast, bupp, kriegst du einen. Also für alle anderen wird hier so ein Mega-Fass aufgemacht, ne? Was man da einfach haben muss. Klar, ich müsste jetzt meinen Namen und diesen ganzen Scheiß auch angeben, aber da reicht als Qualifikation möglicherweise einfach der Link zum Podcast. Hey, wir machen hier einen Podcast über Geocaching, super, bist dabei. Ja. So habe ich es verstanden. Aber ne, hier, ich bin aber bei der Bild. Ja, aber du stehst ja gar nicht im Impressum und bla bla bla. Oder, als Beispiel oder ja, was weiß ich wo. Es ist jetzt einfach, ne, ohne jetzt der Bild in irgendeiner Form zu nahe treten zu wollen. Ne? Ja, so. Ne? Knaller, oder? Und das verstehe ich eben nicht. Das ist so, ja, zweierlei Maß. Vielleicht disqualifiziere ich mich jetzt hiermit auch. Der Stenker hat schon im Podcast, dem geben wir besser auch gar keinen Presseausweis. Ist auch okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, sicher. Und für mich? Das war für mich so ein bisschen surreal. Und da habe ich gedacht, oh, rede ich erstmal mit dir drüber. Ach, guck mal, es regnet. Ja, wer ist denn jetzt gerade draußen und macht eine Wartungsrunde? Ich glaube, deine Holde und meine Holde. Und mein Sohn und unser Hund. Haha. Ja, das Leben ist schön. Aber ich möchte dann noch selber mit in die Kerbe so ein bisschen reinhauen. Werde mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber was mir gerade vermehrt in der letzten Zeit auffällt, Thema Essen, Giga Glück auf. Es gibt Leute, ja, die da wirklich sehr positiv drüber sprechen. Das heißt also, dass die Orga im Vorfeld dort einen guten Job macht. Aber auf der anderen Seite hört man dann Stimmen so von wegen, das ist nichts. Also was mir auffällt ist, oder was mich wundert ist, es gibt wirklich nur diese zweierlei Aussagen. Es gibt nur himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt, übertrieben gesagt. Es gibt nicht irgendwie sowas von wegen, ja, ist eigentlich in Ordnung, aber das und das. Sondern es ist immer nur so, dass entweder, oh bitte nicht, oder oh bitte ja. Typisch Deutsch halt, ne? Gibt ja nichts dazwischen. Wenn du irgendwo Kommentare, Rezensionen oder Produktgeschichten liest, ne? Ja. Zum Beispiel bei hier so einem großen Logistikversender, ne? Mhm. Da kannst du immer gucken, so, wie finden denn Leute, die das gekauft haben, das? Ja. Ja, entweder die sind total begeistert oder das Ding ist total scheiße. So in vielen Fällen. Aber so diese Nuancen dazwischen gibt's ja nicht. Und wie willst du Nuancen dazwischen auch mit neun Worten und dreisilbigen, mit neun Wortsätzen und dreisilbigen Worten ausdrücken wollen? Ja, bildhaft. Okay. Sorry. Und da kannst du auch nicht mal eben eine Zeichnung hinterlassen, damit sich einer was vorstellen kann. Also, ne? Klar, also schwarz-weiß denken, das passt schon. Ja, Events. Ja. Wo wir gerade bei Events sind. Events haben ja auch eine D- und eine T-Wertung. Richtig. Ne? Haben wir früher so alles falsch gemacht. Genau, weil, also, dass eine T-Wertung größer als 1 sein kann, kann ich ja verstehen. Ist wenn du beispielsweise auf dem Berg was machst oder wo du nicht mit dem Auto hin kannst. So, was weiß ich, Manga Parbat, das fünfte Mal am Gipfel. Ja. Oder ich tauche in den Marianengraben. Unten, auf dem Grund. In der Tauchglocke Event. Ja. Das könnte dann mal T5 sein. Ja. Andererseits, wenn ich T-Wertungen in öffentlichen Restaurants sehe, die in den meisten Fällen barrierefrei sind, muss ich mir immer überlegen, warum macht er da jetzt T2? Will man da keine Rollifahrer drin haben oder hilft möglicherweise keiner einem Rollifahrer mal die 2 Stufen Treppe rauf, um da reinzukommen, oder ist die Eingangstür zu schmal? Weißt du? Ja, also da ist das so. Noch schlimmer wird das dann bei der D-Wertung. Ja. Ne? Da macht einer, was weiß ich, sagen wir mal, ein Baumkletter-Event D5. So, jetzt macht er diese D5 für sein Baumkletter-Event. Ja. Warum? Du musst nicht auf den Baum klettern. Nein. Selbst wenn das Logbuch auf dem Baum ist, brauchst du dich ja nicht reinschreiben, weil es gibt keine Logbuchpflicht. Richtig. Im Endeffekt musst du nur da sein, das noch nicht mal ziemlich lange. Ne? Du musst nur teilgenommen haben und kannst dann eigentlich online loggen. So, und die bloße Teilnahme mit in diesem Fall einer Difficulty 5 abzusegnen, finde ich, ist einfach nur Zuschanzen von irgendwelchen DT-Wertungen an irgendwen, weil du, ne, alles ist eigentlich Tonne. Aber was ist daran kompliziert, sich unter den Baum zu stellen? Da muss ich jetzt eine kleine Selbstanzeige machen. Wir haben ja 2013 haben wir mit dem Stunden-Event in Uerdingen angefangen. Ja. Und da waren wir damals, so blauäugig wie wir waren, weil wir waren ja noch nicht so lange dabei, waren wir der Meinung, okay, das Event ist mitten in der Nacht, und zwar so weit in der Nacht, dass man eigentlich vorher keinen Nachtcache, also aus unserer Sicht macht ja gar keinen Sinn. Wie lange willst du denn da unterwegs sein? Das heißt also, wir haben den Fehler gemacht am Anfang auch und haben die D-Wertung, weil wir gedacht haben, ja, ist ein extra Aufwand, den du betreiben musst. Das heißt, ja, klingt zwar jetzt auch ein bisschen lächerlich, aber Wecker stellen und dann nochmal raus. Mitten in der Nacht, wo man eigentlich in der Tiefschlafphase ist. Und dann haben wir aber gesehen, gleich bei unserem ersten Event waren so viele Leute da und ich stand dann irgendwie so am Rand und überlegte, also irgendwie das mit unserer D-Wertung, das klappt nicht so ganz. Um das Ganze jetzt abzukürzen, wir sind jetzt auch bei D1, T1, beziehungsweise ja, D1. Kenne die Location, das ist ja T1,5, wenn wir irgendwo anders sind, wo die Rollstuhlfahrer, nur um darauf hinzuweisen, also wir Rollstuhlfahrer sind auf unseren Events immer willkommen. Nur wir weisen halt darauf hin, von wegen, dass dann zum Beispiel, wenn das im Wald ist, ja, dass es für einen Rollifahrer halt schwerer ist, dass er Hilfe brauchen könnte. Und natürlich würde er auch Hilfe von uns bekommen. Ja, gut. Aber zurück zu deinem Thema. Ja, ja, das ist es eigentlich schon, ne? Weil faktisch gesehen ist eine D-Wertung oberhalb von 2 möglicherweise. Man könnte jetzt sagen, okay, es ist möglicher oder vielleicht schwer hinzukommen, weil nachts wenn du dein Event hast, da fahren keine Öffis mehr. Zum Beispiel. Da könnte man dann sagen, okay, wenn der kein eigenes Auto hat, aber jetzt ernsthaft, wenn ich irgendwo selbst im Wald, hier auf dem Dorf, ein Event mache, an einer Grillhütte, ja, da fahren auch keine Öffis hin. Nö. Ja, und deswegen, ich glaube, daran kann man es nicht festmachen. Ja? Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, oh, da braucht aber jetzt noch einer so diese D5, T1 und, oder machen wir das Event mal so, dann passt das und dann haben wir wieder irgendeinem eine überzogene Wertung, aber für ihn halt notwendige Statistikwertung zugeschanzt. Ja, das ist so, so kriegt mein man Verständnis davon. Ja, aber da, weißt du, naja. Ja. Ja, aber was soll ich sagen? Ja, aber was mich stört, oh, Entschuldigung, einmal muss ich es noch aufgreifen, was mich einfach stört ist, ich habe ja ab und zu auch mich mal, wir haben ja das Reviewer-Meeting in Krefeld veranstaltet, und dann halt auch Kontakt zu den Reviewern, man hat sich unterhalten. Und was dann so, wenn man so im Dialog ist, der Reviewer ist dann zum Beispiel so nett und weist darauf hin, so ähnlich wie du jetzt da gerade gesprochen hast, so von wegen, Das ist jetzt auf dem Parkplatz. Warum ist da jetzt auf einmal ein T2? Und es wird die Frage gestellt. So, warum? Und dann, dass dann Event-Owner dabei sind, ja, man bekommt schon die Hilfe von den Reviewern. Ja, und man bekommt Hilfestellung. Nicht nur bei Events, bei allen möglichen Sachen bekommt man von Reviewern die Hilfestellung. Und dann kriegt man die Info. Und dann gibt es immer noch Leute, die dann einfach sagen, so von wegen, ne, das ist jetzt so. Und das verstehe ich nicht. Dass damals, ja, wo das Hobby angefangen hat. TM. Ja, damals TM. Ja. Wo alles noch nicht so klar definiert war, ja, wo es dann ein bisschen rechts, ein bisschen links noch mehr Spielraum war, weil einfach die Leute es noch nicht so sehr übertrieben haben. Ja. Mittlerweile sind aber alle Infos verfügbar. Wenn du ein Event vorhast, ja, es gibt die Seite www.gcreviewer.de. Da stehen alle Reviewer, die für dein Bundesland zuständig sind. Und da nimmt es keiner von denen krumm, wenn die mal angeschrieben werden, wenn ich eine Frage habe. Und du kriegst alle Infos, kriegst du. So. Und wenn ich mir mit meinem Event nicht sicher bin, von wegen, lieber Reviewer, sag mir doch mal, also wir haben die und die Situation. Wie siehst du das? Dann kann ich mir den ganzen Kram ersparen. Ja. Wobei du bekommst ja die Info vom Reviewer auch dann in der Reviewer-Note. Also, ja, aber man kann es ja im Vorfeld schon machen. Klar. Dass man da nicht sowas macht. Aber gut. Ja, manchmal wollen die Leute einfach, was sie wollen, und dann wollen sie es eben. Ja. Dann ist das eben so. Ja. Ne? Man kann ja keinen zu seinem Glück zwingen. Definitiv nicht. Hör mal, ich habe 4 Fragen an dich. Okay, schieß los. Frage 1. Kennst du kleine Fieslinge? Kleine Fieslinge? Hm? Naja, sagen wir es mal so. Die kleine Fieslinge kenne ich mit 32 Volt. Nee. So kleinen Fläschchen sind das. Die gibt's? Nee, es ist jetzt keine Werbung, das hat Geocaching-Bezug. Oder? Behältergröße. Ja. Ich spiele auf Behältergröße an. Kennst du kleine Fieslinge? Ja. Was ist denn das? Also nicht unter dem Namen, aber wenn wir über Behälter reden, dann sind das diese kleinen Fiolen, die noch kleiner sind als die magnetischen Nanos, wo dann so ein mikroskopisch großes Logbuch drin ist, wo dann des Öfteren mal so ein kleines bisschen Grün drauf ist. Genau. Du kennst die also. Ja. Toll. Hier gibt es inflationsmäßig viele davon, habe ich so im Gefühl, und ich finde die meistens nicht. Mach dir keinen Kopf drum. Weißt du warum? Weil Ignorliste, oder? Nein. Die bis jetzt uns untergekommen sind, ja, wenn du dir anguckst, wie es drumherum um den Cache drum aussieht, weil das Ding ist ja jetzt von der D-Wertung her meistens etwas höher, weil es schwer zu finden. Ja? Und die Leute wollen ja unbedingt diese D-Wertung haben. Vielleicht fehlt sie ihnen schon wieder in der Matrix. Und dann graben die um den Cache herum. Der muss ja hier irgendwo sein. Wird das Ganze umgegraben? Das sieht da aus wie Hölle. Deswegen, diese Behälter sind der größte Dreck. Ich sehe, du kennst kleine Fieslinge. Ja. Kennst du denn auch große Fiese? Auch wieder bei Behälter, große Fiese. Große Fiese. Fällt mir aktuell, da ich lange Zeit von den Dingern verschont bin, keiner akut ein. Gut, ich kann dir sagen, ich habe jetzt einen gelegt. Ich habe einen Tütencache gelegt. Ach du Schande, nein. Doch. Oh nein. Ja, mein Tütencache. Und der wird fleißig gesucht. Da waren schon Leute, die bemühen sich alle jetzt, den Cache zu finden, weil in einem Jahr möchten die das nicht mehr, weil in einem Jahr ist es nämlich ein großer Fieser. In welcher Kombination? Also es gibt ja bei den großen Fiesen gibt es ja bestimmte Arten. Es ist kein Regular, es ist ein Small. Ja. In einer Tüte, ne? Wie sich das gehört. Und er liegt an einem schönen Platz unter Laub und. Das ist ja die Light-Edition. Das musst du noch mal nachbessern, denn der richtige Fiese geht, wir gehen jetzt von außen an den Cache heran, und zwar Tüte in naja, Marmeladenglas nimmt man heute nicht mehr, aber in Lock-and-Lock-Dose zum Beispiel. Nein, die hat eine Dichtung, das ist totaler Unsinn. Du musst schon eine nehmen, wo der Inhalt leicht feucht werden kann, weil dann müssen die Leute nämlich darauf achten, dass auch die Tüten dicht sind. Moment, Moment. Und dann in diesem Behältnis ist ganz wichtig, um das Ganze dann sozusagen in die Premium-Klasse der Tütencash zu heben, muss in dem Behältnis nochmal eine Tüte rein. Und da in dieser Tüte... In der Tüte ist das Logbuch. Jawohl. Ja, das habe ich auch. Ah, hervorragend. Premium-Tütencash. Ziploc. Ich glaube, es ist ein Ziploc-Beutel für die gab es damals schon. Ziploc-Beutel gab es schon. Aber das, nur fürs Logbuch. Das dichtet ja schon wieder ab. Das Logbuch, ja. Aber nicht den Restinhalt. Aber wenn man Bleistift dabei tut, hat man die Chance, dass der in kürzester Zeit zerstochen ist. Und die Grobmotoriker, die reißen auch meistens diesen Zipverschluss kaputt. Yes! Das heißt, irgendwann ist das eigentlich das Logbuch in der Tüte, aber in einer undichten Tüte. Und die Außentüten kriegen auch Löcher mit der Zeit. Also das gehört so. Hervorragend. Ja, ja. Es hat übrigens noch keiner drüber geschrieben, dass die Tüten bewohnt sind. Also ich habe extra darauf hingewiesen, dass man sorgsam und vorsichtig damit umgehen kann, falls da mal irgendwelche neu eingezogenen Tierchen sind und so. Ja, Tütencash eben. Reden wir in einem Jahr drüber. Ja, wir können uns das mal aufheben. Frage 3. Kennst du bizarre Frösche? Ja. Sprich. Also, ich kenne zwei Klassen von bizarren Fröschen. Einmal, das ist jetzt letztes Jahr gewesen, glaube ich, was. Und zwar Thema Signal. Thema Signal. Wir erinnern uns alle ja noch an Xanten und an die Präsentation der Frösche. Und das, was danach gekommen ist. Du hattest ja auch einen Artikel dazu geschrieben. Und da hat es auch Interviews gemacht. Aber letztendlich gab es ja damals die Gegenbewegung zu den Fröschen. Und zwar war das ja dann, glaube ich, auf Mega am Meer, wo die Leute dann mit exorbitanten, riesigen Stofftieren durch die Gegend gelaufen sind, um eine leichte Gegenbewegung entgegenzusetzen. Habe ich gar nicht mitgekriegt, das ging total an mir vorbei. Okay. Ja, ich bin noch, da liegt noch in der Schublade, liegt noch ein Artikel bei mir, der ist noch nicht ganz fertig. Du hattest ja einen Artikel geschrieben, du hattest ja Leute interviewt, die Spaß an diesem Hobby haben. Und ich hatte halt viel Kontakt zu den Leuten, die an diesem Hobby nicht so viel Spaß haben. Und da bin ich noch dran, da den richtigen Dreh reinzukriegen. Aber irgendwann wird er dann, mit einer gewissen Zeitverzögerung wird er noch kommen. Aber dann gibt es noch dann zum Beispiel Frösche mit einer Fiska in der Brust. Ja. Genau. Und das sind die anderen fiesen Frösche. Genau. Ich spiele auf meine bizarren Frösche an, weil ich habe ja Frösche, ne? Mhm. Entweder gewonnen oder geschenkt bekommen. Also im Moment sind es zwei. Den Fracula. Ja. Und dann meinen Opferfrosch. Also Opferfrosch, das ist der mit dem Fiskas in der Brust. Und das Fiskas habe ich mittlerweile entfernt, weil wenn er immer nur mit dem Fiskas darum rennt, dann kann man ihn für andere Sachen nicht benutzen. Also es ist eigentlich so mein toter Froschdummy. Also ich kann ihn jetzt verwenden, so du kannst ihn von Auto oder hinter einen Autoreifen legen oder du kannst ihn von einem Käfer so lang braun auffressen lassen oder weißt du so, das ist eben so der das macht. Aber ich weise ganz einfach mal drauf hin, sie werden also trackbar sein, das heißt, die bekommen alle eine Tracking-Nummer, es ist also vollkommen wurscht, welchen Frosch ich jetzt demnächst mal irgendwo vielleicht dabei haben werde. Es ist immer dasselbe und ja, glücklicherweise erhalte ich ja nicht fortwährend Frösche geschenkt, weil sonst würden das ja immer mehr. Richtig. Genau. Du hast ja auch mal was anderes geschenkt bekommen. Als ein Frosch. Ja? Ja, es war Gülden. Am blauen Bande. Ach so, ja. Ja, mein Buttpuller. Genau. Ja, der goldene Buttpuller am blauen Band. Der steht übrigens in der Vitrine. Ha. Aber den kann ich ja keine Froschnummer geben. Ne? Könnte ich natürlich irgendwann mal in so einen... Ich muss mal überlegen, ob ich einem meiner bizarren Frösche vielleicht noch einen... Gut, lassen wir das. Kommen wir am besten zur Frage 4. Ja. Trägst du am 25. Mai ein Handtuch bei dir? Ja, leider nicht hier bei euch. Es war klar, du gehst auf dieses in Krefeld. Wenn ich überhaupt Zeit dazu habe. Im Moment, die Arbeitszeiten haben sich bei mir so gedreht, Ja, aber Towel Day, klar, ist, ich habe auch bei uns in den Veranstaltungskalender, habe ich die Towel Day Events, habe ich eingetragen. Sowohl das, was hier in Lindlar passieren wird, als auch in Krefeld. Ja, für die Leute, die das nicht wissen, es ist also der 25. Mai ist immer der Handtuchtag. Handtuchtag deshalb, weil Douglas Adams hat ja irgendwann mal die, war es nicht eine fünfteilige Trilogie, Per Anhalter durch die Galaxis geschrieben. Mhm. Die kam in den 80er Jahren im Radio. Ich habe den Erstkontakt gehabt auf SWR 3. Jetzt SWF 3. Da wurde das als Hörspiel ausgestrahlt. Mhm. So mit Babel, Fisch und den Vogonen und so, fand ich immer total klasse. Ja, einige Leute werden das vielleicht auch von der 42 kennen, ne? Richtig. 42, die Antwort auf das Universum, das Leben und den ganzen Rest. Ja, und es gibt halt diverse Events, unter anderem Krefeld und eben das hier bei uns. Und ja, wer da kommen mag, ne? Oder wer sich berufen fühlt, aber nehmt ein Handtuch mit. Man weiß ja nie, was an dem Tag passiert. Übrigens, ich habe jetzt gelesen, der soll verstorben sein oder der hat jetzt Todestag irgendwie. Kam jetzt irgendwas über Twitter. Das war mir gar nicht präsent. Douglas Adams. Ich habe jetzt noch nur noch auf dem Zettel, dass Terry Pratchett tot ist. Ähnliche Kategorie an großen Schriftsteller wie Douglas Adams. Mhm. Aber dass Douglas Adams, ob der jetzt vielleicht habe ich das verwechselt? Wenn du das jetzt googelst, dann macht das hier auf der Kiste. Na gut, dann lassen wir's. Keine Ahnung. Wir können das ja nachreichen oder rausschneiden oder was auch immer. Ja. Ja. So. Tja. So ist das mit den Themen. Richtig. Ja. Ansonsten. Ich habe ja ein TB in einem Rennen, wo wir schon bei Tracking-Nummern sind. Ja. Ne? Und den hat jetzt, wie sollte es anders sein, eine Cacherin aus dem Cache genommen, die hat 5 Funde. Die hat ihn noch nicht auf der TB-Seite gelockt. Ja, das ist in Amerika wohl passiert und ich habe sie angeschrieben, aber keine Antwort bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass dieser TB für das Rennen möglicherweise verloren sein wird. Hast du beide Möglichkeiten genutzt? Ich habe die E-Mail genommen. Ich habe nicht übers Message Center geschrieben, aber auch wenn es eigentlich, also wir benutzen es nochmal, ach ja, an die Hörer. Bitte, wenn ihr also uns von Team 76 anschreiben wollt, ja, benutzt bitte bei uns im Profil nur das Kontaktformular, also dieses, wo man uns eine E-Mail schreiben kann. Bitte nicht das Message Center, wir benutzen es nicht. Alternativ dazu könnt ihr uns auch über den Blog kontaktieren. Aber bitte nicht über das Message Center, wir benutzen das nicht, wir gucken da nicht rein. Danke. Was mir dabei aufgefallen ist, ich habe mir jetzt diesen Cache angeguckt, wo der jetzt drin liegen sollte. Und jeder, der das Ding oder der den Cache gefunden hat, schreibt rein, ja, Cache gefunden, so, aber kein TB gesehen. Das heißt, in Amerika, jeder, der so ein Ding findet, also ein Cache findet und feststellt, jetzt nach meinem Empfinden, schreibt rein, okay, sollte eigentlich ein TB drin sein, war es aber nicht, das schreibe ich jetzt auch in mein Log. Und das ist hier in Deutschland nicht so. Nee. Weil, ne, in Deutschland, wenn das mal irgendwann einer geschrieben hat, warum soll ich denn jetzt auch noch mal was schreiben oder so, ne, vollkommen egal. Nee, da wird das gemacht und hier eigentlich eher selten. Das ist so ein Ding, das ist mir dabei aufgefallen und das wollte ich auch mal eben so sagen. Mhm. Und ich finde das eigentlich schöner, ne? Wenn einer sagt, okay, Ding gefunden, aber kein TB gesehen. Ja, aber pass auf. Und jetzt springen wir mal wieder die Rolle rückwärts. Du hast ja selber gesagt, du lockst keine Trackables. Oder wenn, nur sehr selten lockst du Trackables. Das heißt ja, wenn du in einen Cache reinguckst, ja, dann guckst du ja nicht nach, ob TBs drin sind, sondern als erstes das Logbuch, um dich da drin zu verewigen. Ja, aber meistens sind auch die Sachen hier so übersichtlich. Du guckst in eine Dose rein, da ist ja auch nur das Logbuch. Da hast du kein Tauschzeug, da hast du eigentlich gar nichts. Ja. So, wenn außer dem Logbuch nichts drin ist und ich logge den nachher und ich denke, verdammt, nee, TB war nicht drin, dann könnte ich das ja schreiben. Ja, aber hast, es fällt ja auf. Guckst du denn beim, wie loggst du? Loggst du über die Seite oder loggst du über Tools? Ich logge über die Seite. Ja, okay, da sieht man's. Bei anderen Sachen kann es sein, dass du es nicht siehst. Auch wieder wahr. Wobei, wenn ich, ja gut, das ist jetzt wieder eine Sache. Hast du eine aktuelle Pocket Query beispielsweise als Grundlage, wenn du jetzt GSAK benutzt? Ja. Ne? GSAK zeigt dir auch an, in dem Moment, in dem du die gezogen hast, ist ein TB drin oder nicht. Ja. So. Das heißt, das könnte ich je nachdem auch in GSAK sehen. Wobei ist klar, die Argumentation ist natürlich stichhaltig. Wenn du es nicht über die Seite machst, kriegst du es unter Umständen gar nicht mit. Mhm. Oder wenn du es über Tools machst. Ja. Nur dennoch, also ich fand das schon bemerkenswert und ich habe mir jetzt gesagt, ich werde da mal drauf achten, ob wirklich irgendwo drin steht, ist ein TB drin, und wenn nicht, dann schreibe ich das auch. Kein TB drin. Ja. Weil es ist, also mir ist ja schon einiges abhanden gekommen in Sachen TB. Ja. Und da mal zu gucken, wann hat irgendeiner ein TB gelockt, reingetan, rausgenommen, hat danach nochmal einer geschrieben, ich habe da was gesehen oder so. Wenn wirklich einer weggekommen ist, wen schreibst du dann an? Ne? Ja. Möglicherweise den letzten, der irgendwas zu TBs gesagt hat. Oder die letzten 5, 6 Leute, die da was gemacht haben, so nach dem Motto, hast du zufällig das und das da drin gesehen? Um mal nachvollziehen zu können, in welchem Zeitraum ist der vielleicht abhanden gekommen? Ich meine, es gibt mit Sicherheit Leute, denen ist das vollkommen Pumpe, ob jetzt ihr TB weg ist oder nicht. Aber mir liegt schon was an den Sachen. Und gerade ja der Scarabeus, der hat ja eine sehr interessante Geschichte hinter sich. Ja. Ja, und deswegen möchte ich dann schon gern wissen. Das. Ja, nur das Interessante ist halt bei dem TB vom Rennen, dass es ein TB ist, der sich im Rennen befindet, stand nicht nur auf dem Anhänger, da stand sogar auf dem eigentlichen TB selber drauf. Hm. Ja, wenn man nur das Kettchen gefunden hätte, was vielleicht den TB mit dem Anhänger verbindet, wäre es die eine Sache gewesen. Richtig. Oh, ein Kettchen. Aber auf beiden anderen Teilen ist ganz klar ersichtlich, das Ding ist, also es steht auf dem Anhänger drauf und es steht auch auf dem, also dem Ding mit der Nummer, ja. Und es steht sogar auf dem, ja, es ist ein kleines Auto, auf dem Auto selber drauf. Ja. Insofern hätte man drüber fallen müssen. Also das hatte ich schon bedacht, als ich den ins Rennen geschickt hatte. Aber gut, ich denke mal, den kann ich abschreiben. Schade. Ja, aber so ist es. Ne? Wir haben nur ein einziges Mal an einem Rennen teilgenommen bis jetzt. Das war das von Clav. Und als der dann zurückgekommen ist, haben wir den auch wirklich dann eingesackt. Das heißt, ein Trackable, ähnlich wie bei dir mit dem Scarabeus, der hat schon richtig was gesehen. Was haben wir geschwitzt, als wir auf einmal einen Log gesehen haben, der wurde in Kabul eingeloggt, in Afghanistan. Da haben wir gedacht, okay, das war's jetzt. Schade um den TB. Weißt du ja nicht. Also es gibt ja sehr viele Leute, die sind bei der Bundeswehr oder wo auch immer oder überhaupt beim Militär, und die nehmen die Sachen mit, loggen es da ein, loggen es vielleicht auch direkt wieder aus. Ist ja auch so ein Ding, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du beim Militär bist, so als Geocacher, warum nicht? Und ich kenne auch einige Leute, die Geocacher sind, auch im Auslandseinsatz irgendwo. Ist ja auch legitim. Die kommen ja auch rum. Die können ja auch mal, die kriegen vielleicht mehr Länderpunkte oder können mal eine Dose da verstecken, wo auch nicht unbedingt jeder suchen gehen mag. Ne? Definitiv. Aber trotzdem, wenn du das erste Mal dann so liest von wegen Afghanistan, Kabul, wenn die Nachricht dann bei dir reinkommt, du schluckst dann doch in dem ersten Moment, schluckst du erstmal, ist es, du freust dich gar nicht über die Kilometer, du guckst auf den Ort. Okay, das war's jetzt. Mhm. Glücklicherweise, ich glaube, 1 oder 2 Tage später kam dann die Meldung von wegen, er ist weitergegangen. Ja. Und dem lassen wir, der ist jetzt zu Hause und der wird dann also leider jetzt nicht mehr auf die Reise gehen, weil dafür ist er uns jetzt mittlerweile zu schade. Ich habe meine auch nur noch in der Vitrine. Ja. Ich lasse die auch nicht mehr laufen, nur ja. Wobei ich jetzt sagen muss, in Amerika, oder ist der in Kanada, ich weiß jetzt gar nicht, eher jetzt, aber in Amerika, da ist ja schon mal einer von meinen TBs abhanden gekommen. Mhm. Ich habe den dann auch irgendwann als vermisst deklariert. Und nach ungefähr einem Jahr schrieb dann ein deutsches Pärchen, also das ist in der, ich glaube, es war in der Umgebung von Seattle, kam der weg. Und dann fand den ein Pärchen in Utah. Was bitte ist in Utah? Ich kenne mich da nicht aus. Es ist auf jeden Fall nicht um die Ecke von Seattle. Nee, ist mir klar. Das habe ich schon gesehen. Aber die waren da wohl auf Hochzeitsreise oder weiß der Geier was und fragten dann, was soll man damit machen? Ja, bring mit, war meine Antwort. Ne? Ja. Und zack, war das Ding wieder da. Ja, dann kam es halt wieder zurück. Ja, dann hatte ich es halt, ne? Auch in der Vitrine. Wie gesagt, ein Jahr weg gewesen und es hat niemand in der ganzen Zeit gelockt. Und es muss ja irgendwie dahin gekommen sein. Und das waren ja auch nicht die. Ja. Die haben es ganz regulär in einem Cache gefunden. Ja. Ganz genau wie der Skarabäus, der irgendwo verschwunden ist. Und den fand dann jemand aus Leipzig oder Dresden. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Fand den in einem Cache in Karlsruhe. Hier. Habe ich auch nicht verstanden. Okay. Und der ist ja ziemlich weit rund gewesen. Ja. So. Ja, nach Jahren. Ich hatte ja schon ein Duplikat von dem am Start, also diese eine Plakette und dann die nächste Plakette und dann tauchte die eine Plakette auf, während ein anderer die andere. Also es war sehr wirr, kann man auf der Seite nachlesen, wer das unbedingt möchte. Mhm. Vielleicht tue ich die Geschichte auch einfach mal ins Blog. Ja. Ich weiß es nicht so. Für die Leute, die eben denken so, oh, jetzt ist mein TB weg oder was weiß ich, meine Coin. Möglicherweise, gut, bei einer Coin, weiß ich nicht, aber beim TB möglicherweise taucht er wieder auf, weil über Monate keiner was geschrieben hat. Nur, ich weiß immer noch nicht, was ist in Utah? Also, ich hatte immer schon, ohne jetzt irgendeinem zu nahe treten zu wollen, aber ich hatte ja immer schon mal vor, so, ja, wenn du mal nach Amerika kommst, dann wirst du so in den Bundesstaat und da gibt's was zu sehen und so, aber Utah war da nie in der engeren Wahl oder dass ich jetzt... Ich kann es jetzt leider nicht googeln. Ja. Also, mal gucken. Ja. Vielleicht war ja auch einer unserer Hörer schon mal in Utah und kann dazu ordentlich Input geben. Wäre ja mal nicht schlecht. Lassen wir uns mal überraschen. Genau. Ja. Eine Sache... Ach nee, ich habe eigentlich noch viele Sachen, aber eine Sache habe ich auf jeden Fall noch, nämlich für unseren Punkt Stelle ungeeignet. Mhm. Notrufsäulen. What? Ja, Notrufsäulen. Ich bin irgendwann mal über die Autobahn gefahren, kam an den Parkplatz und suchte einen Cache und der war zwar auf dem Autobahnparkplatz, aber an einer Notrufsäule versteckt. Wie bekloppt muss man denn sein? Ich weiß aus sicherer Quelle, das habe ich damals in unserem alten Podcast, den ich noch mit Martin hatte, ja. Hochsitz, du erinnerst dich? Ja. Hatten wir das mal angesprochen, meine ich, damals war die Sachlage so, dass sich der Betreiber dagegen ausgesprochen hatte, Caches an Notrufsäulen zu verstecken. Ja, verständlich. Und das scheint immer noch eine gern genommene Variante zu sein. Also will man nicht. Das ist also vielfach unten im Sockel, da ist so eine Abdeckung und da wird dann, weiß ich nicht, ein Paddling drunter gepappt oder irgendwie. Halte ich für sehr fragwürdig. Auch auf dem Parkplatz, weil das ist ja meistens irgendwo zwischen dem eigentlichen Parkplatz in der Nähe der Fahrbahn, damit auch die Leute, die nicht auf dem Parkplatz können, die eine Panne haben, möglicherweise auch von der Fahrbahn aus dran können. Ne? Also es ist meistens direkt hinter der Leitplanke. Und strategisch gesehen kein guter Ort dafür, zumal das ja der Betreiber damals nicht wollte. Und mir ist nicht bekannt, ob das heute, ob er seine Meinung geändert hat. Aber es klang damals doch sehr rigoros. Ja, also an dieser Stelle, bitte, liebe Owner, solltet ihr vorhaben, an einem Autobahnparkplatz einen Cache legen zu wollen, ja? Wir sind ja normalerweise nicht die Freunde davon, Paddling an der Leitplanke mit Magneten. Doch. In dem Fall, auf jeden Fall, spreche ich mich dafür aus. Ich denke, wir sprechen uns beide dafür aus. Klemmt das Ding an die Leitplanke, ja? Nicht direkt an der Autobahn. Es gibt auch Leitplanken dann auf diesen Parkplätzen, ja? Um Himmels Willen, wenn ihr unbedingt dort einen Cache legen wollt, klemmt ihn dorthin. Aber bitte, bitte, bitte, lasst die Notrufsäulen in Ruhe. Die Cacher haben an den Notrufsäulen, es sei denn, sie haben selber einen Notfall, nichts dran zu suchen. Dankeschön. Unfassbar, echt. Ja, ist so. Ich weiß gar nicht, wie hieß der? Zeigt eurem Kind eine Notrufsäule oder so ähnlich. Ja, super. Also es war vom Titel her schon... Kann ich auch weiß, aber, Entfernung zeigen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt NRW war oder wo jetzt genau. Keine Ahnung. Hessen? Aber es war in Deutschland. Okay. Also ich weiß, es war in Deutschland. Es ist sehr komisch. Ja. Ja, du guckst so gelangweilt. Nö, was alles gut. Nee, ich bin immer noch, bist du müde? Nein, bist du noch bei der Notrufsäule? Ich bin immer noch bei der Notrufsäule. Also kopfmäßig bin ich jetzt noch absolut bei der Notrufsäule, weil... Ja. Wo tust du deine Cache-Ausrüstung rein? Also, bist du mehr so der Schärpe-Typ? Es gab ja diese... Oder gibt ja diese... Was? Bandys. Ja, diese? Oder hast du mehr die Angelweste? Eine Angelweste, Angelweste... Ja, die? Oder tust du es in eine Tasche? Umhängetasche oder doch in den Rucksack oder vielleicht doch ganz woanders hin. Womit trägst du deinen Kram rum? Es gibt zwei Varianten. Okay. Variante Nummer 1. Es ist alles sehr übersichtlich. Also das heißt, es ist keine längere Tour geplant, aber man braucht ja so ein bisschen Grundausstattung. Und dafür haben wir ein Thermit Versipack von Expedition. Genau. Das ist eine Beintasche. Das heißt, wir haben da einen Gurt. Ich habe einen Gurt um die Hüfte und einen Gurt am Bein. Und da hängt dann eine Tasche. Da habe ich alles drin. Da habe ich Taschenlampen drin, Powerbank und Magnet. Was man so, diesen Kleinkram, den man dann braucht. Sollte es aber eine längere Tour geben, da haben wir so einen Rucksack. Weil ein bisschen Getränke mitnehmen, Wasser immer dabei haben. Auch wenn das einige Leute nicht verstehen, wir haben auch bei größeren Touren, wir haben immer ein Verbandskit dabei. Das heißt, wir haben so einen kleineren Verbandskasten, immer am Mann. Und wir haben schon viele Leute gesehen, die haben, was habt ihr denn mit dabei? Ja, keine Ahnung. Lieber dabei haben. Du hast keine Ahnung, was du dabei hast. Ja, nee, lieber sowas dabei haben, ja, und nicht brauchen, als wenn man es dann mal braucht und nicht dabei hat. Okay. So, das ist so, wie wir es machen. Und du? Also, ja, ich habe in meisten Fällen ja diese Bauchtasche. Trage ich sehr gerne. Ne? Diese Größe von, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Musst du selber Hersteller sein? Ja, das ja, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja. Ist auch egal. Also die empfinde ich als sehr angenehm zu tragen, weil du hast es halt nicht irgendwo auf den Schultern. Ewig lange oder auch nicht einseitig. Ich hatte sehr oft ja Umhängetaschen benutzt, aber wenn du da eine Menge Kram drin hast, dann zieht das so einseitig und irgendwann kriegst du einen steifen Nacken und das ist also sehr unangenehm. Oder wenn du dich vorbeugst, dann rutscht dir die nach vorne und dann hängt die dir im Weg oder im Dreck oder empfinde ich als lästig. Umhängetaschen sind extrem lästig, die mag ich also nicht. Ja, diese Bauchtasche oder eben ja Rucksack, ne, ganz klar. Wenn man längere Sachen hat. Wenn es nach mir geht, lasse ich gerne andere, also Holde oder die Kinder, ne, hier meine Mulis, gerne die Sachen tragen und pack mir nur das Nötigste in irgendwelche Taschen. Das ist so die Sache, die mich an diesen, in Anführungszeichen, Angelwesten ja extrem stört. Du hast ganz viele Taschen vorne, aber du hast kaum Taschen hinten. Das Optimale wäre, wenn du das Gewicht so verteilen könntest, dass du es eben vorne und hinten hast, dann ist es gleichmäßiger. Dann zieht es dir zum Beispiel den Rand von der Weste nicht hinten so in den Nacken. Ja. Ne? Weil die zieht sich nach vorne und dann drückt es halt immer irgend hinten. Wenn du alles vorne hängen hast, dann das ist, wenn du mal ein Schleudertrauma hattest, weißt du, wovon ich rede. Das ist sehr, sehr unangenehm und irgendwann bist du dann am Start. Gibt's aber eine Lösung für? Ja, du hängst dir hinten Gewicht dran oder bindest es an der Hose fest. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Ja, was? Ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Ja, klar. Warum erinnerst du dich nicht an die alten Zeiten? Immer über mich, also da sind so viele Leute enttäuscht, dass es erinnerst du dich zufällig noch? Ein. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte es her ist, aber erinnerst du dich zufällig noch an das Koppeltragegestell? Ja, aber ernsthaft, nee. Hey, du kannst nicht sagen, du hast hinten die Ösen genauso dran, du kannst hinten dann auch ja, Sachen befestigen. Selbstverständlich. Aber nein. Aber, nein, so weit müssen wir jetzt nicht gehen. Aber bei den Besten habe ich mich auch, weil ich habe ja früher diese, ich glaube, die sind von Miltech oder so. Wir kriegen dafür nichts, dass wir die Namen sagen oder sonst irgendwas. Dann sagst du doch auch einfach nicht. Sag doch einfach von irgend so einem Militärausrüster oder wie auch immer. Egal. Auf jeden Fall, da war es auch so, dass der dann vorne viele Taschen hatte. Und das Problem war, sie war halt sehr dick. Das heißt also, sobald es im Sommer reinging, war sie zu warm. Selbst wenn du nur ein T-Shirt drunter gehabt hast, das war einfach zu viel. Und dann habe ich einfach mal geguckt, so von wegen, was gäbe es denn an Alternativen? Und da gibt es Alternativen, wirklich eigentlich die klassische Anglerweste, wobei mich da stört, dass sie diesen großen Ausschnitt haben und vorne nur einen Knöpfer haben. Die haben Taschen ohne Ende, aber richtig. Ja, aber es zieht dir in den Nacken, das Ding. Genau. Aber dann habe ich da mal weitergeguckt. Und da gab es dann noch Westen, wo ich habe nicht nachgeprüft, wie dick sie sind, aber für Fotografen. Es gibt spezielle Fotografenwesten, die speziell an den Seiten und auch im hinteren Bereich nochmal Taschen haben. Das heißt also, je nachdem, wie du dann das Ganze packst, hast du dann genau diese Last, die du auf dem Nacken hast, hast du da nicht mehr. Wie gesagt, Problem ist, ich weiß nicht, wie dick oder wie dünn die Sachen sind, denn letztendlich, du willst ja nicht noch extra noch eine Lage und noch eine Lage, nur weil dann die Weste dann so dünn ist, dann anziehen. Beziehungsweise Lagen dann weglassen, weil die Weste so dick ist. Ja, du musst ja auch irgendwo drüber ziehen. Also, wenn ich so eine Weste anziehe im Sommer, okay, wäre die eine Sache, dann wäre es mir vielleicht schon zu warm. Mhm. Aber dann hätte ich ja meine Bauchtasche. Die ist sehr angenehm zu tragen eigentlich, weil, ne? So, und im Winter ist halt die Bauchtasche blöde, weil wenn ich die noch über einer dicken Jacke tragen muss, ich meine, ich sehe in der dicken Jacke schon sehr vorteilhaft aus und da rutscht mir so schon alles irgendwie runter, was ich mir da drum binde. Mir eine dicke Jacke, die ja auch im Winter gerade dazu da ist, dass die Luft zirkulieren kann, ne? Mit einem dicken Gürtel, ähnlich einer Koppel abzubinden, ist ja ziemlich schwachsinnig. Darum ist da Bauchtasche eben nicht drin und so eine Weste, wo du eventuell am Rückenteil was rausfingern musst, unter einer Jacke zu tragen, ist auch Mist. Ja, aber so. Dann. Und die über die Jacke zu ziehen, ist noch mehr Mist. Wie sieht denn das aus? Nein, ne? Da weißt du ja schon direkt so, hey, da kannst du auch direkt Tarnfleck tragen. Ja. Entschuldigung. Nein. Aber dann, warum guckst du dann nicht mal bei Geocaching Tarnfleck rein? Brauche ich nicht. Nein, weil die haben halt Winterjacken. Es gibt ja das allgemeine Geocaching Tarnfleck mit diesem rot-weißen Logo. Die haben Winterjacken, die A, genug Taschen haben. Und B, dann ordentlich warm halten und auch die Luftzirkulation mit dabei haben. Also Optionen hast du. Ja, naja. Ich habe Optionen. Okay. Ob man sie nutzt, ist eine andere Frage. Dann würde ich doch sagen, mit dieser Bombensensation. Ja. Mit dieser Bombensensation beenden wir den heutigen Podcast. Cliffhanger brauchen wir nicht und wir bedanken uns fürs Zuhören und ja, lesen, sehen, hören uns bei Gelegenheit, ja, draußen oder wo auch immer. Tschüss. Viel Spaß noch. Tülü. Tülü? Dachte, ich versuche mal was Neues. Ich mach aus. Okay, tschö.